ziehen wir in diesem Hause hier mit Freuden ein. Nichts soll uns hier von dannen reißen. Du bleibst zwar schönes Wiederau, der Anmut sitzt des Segens auch. Allein dein Name soll geändert sein, du sollst unendigs Ruhe heißen. Nimm dieses Haupt, dem du nun untertan, frohlockend also an,